Bett ist schön warm und ich halte mein liebstes Kissen im Arm. Ich höre den Vögeln zu, die sagen schön, dass du uns zuhörst. Aber leider ist da diese Stimme im Kopf, die sagt, wir sagen dir mal einen richtigen Job. Du hast ein Loch im Bauch und ab und zu willst du auch mal was kaufen. Immer hier liegen, anstehen, draufgehen, denn liegen ist Frieden.